Kapitel 39. Superlativ. Beispiel 1. Der erste ist nett. Der zweite ist netter und der dritte ist am nettesten. Der zweite ist netter und der dritte ist am nettesten. Der zweite ist netter und der dritte ist am nettesten. Beispiel 2. Der erste ist gut. Der zweite ist besser und der dritte ist am besten. Der zweite ist besser und der dritte ist am besten. Der zweite ist besser und der dritte ist am besten. Und jetzt Sie. Der erste ist nett. Der zweite ist netter und der dritte ist am nettesten. Der erste ist gut. Der zweite ist besser und der dritte ist am besten. Der erste kocht gern. Der zweite kocht lieber und der dritte kocht am liebsten. Der erste ist schnell. Der zweite ist schneller und der dritte ist am schnellsten. Der erste kauft viel. Der zweite kauft mehr und der dritte kauft am meisten. Das erste ist teuer. Das zweite ist teurer und das dritte ist am teuersten. Der erste ist intelligent. Der zweite ist intelligenter und der dritte ist am intelligentesten. Der erste ist schön. Der zweite ist schöner und der dritte ist am schönsten.